seine Psyche nicht besiegen, wir können die Versuchungen in diesseitigen Leben nicht überwinden, außer dass diese Muslim ein Seil zwischen ihm und Allah subhanahu wa ta'ala fest hat, und er soll an diesem Seil festhalten. Und dieser Seil, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Koran gesagt, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بالله واعتصموا بحبل الله. Es gibt Ayah, واعتصموا بالله, das bedeutet hält an Allah fest. Und es gibt, بارك الله فيكم, ein Ayah, واعتصموا بحبل الله جميعا, das bedeutet hält an Seil Allah subhanahu wa ta'ala alle, ولا تفرقوا, und spaltet, das wird und seid nicht gespalten. Diese diese Beziehung zwischen dem Diener und zwischen seinem Schöpfer muss immer gepflegt werden. Und man pflegt diese Beziehung, indem man das Gute macht und das Schlechte verlässt. Indem man immer weiß, Allah subhanahu wa ta'ala ist uns näher als unsere Schlagadern. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Eigenschaft, und das ist die Nähe zu seinen Dienern subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns den Koran herabgesandt, hat uns die Sunna von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam herabgesandt. Und er hat subhanahu wa ta'ala versprochen, Koran und Sunna zu schützen. Allah subhanahu wa ta'ala hat versprochen, Koran und Sunna zu schützen, und wenn man an diesem Seil festhält, dann wird man ruhiges Herzen haben, dann wird man schönes Leben führen, dann wird man eine gute Gesellschaft gründen können, da wird man keine Krankheiten bekommen, und da wird man natürlich, barakallahu fikum, ein gutes Herzen haben. Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, ala bi zikrillahi tatma'innu al-qulub. Die Herzen werden mit Ersehnen Allah subhanahu wa ta'ala beruhigt. Und wenn wir, barakallahu fikum, diese Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala in unserem Leben pflegen, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala uns unterstützen, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala uns Beistand leisten, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala uns den richtigen Weg zeigen, und da wird Allah subhanahu wa ta'ala uns immer, barakallahu fikum, helfen in allen Taten, was wir begehen. Aber wenn wir diese Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala brechen, oder wenn wir das nicht richtig machen, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht helfen, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala uns kein Beistand leisten, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala uns den richtigen Weg nicht zeigen, als barakallahu fikum Strafe. Und die Strafe ist sehr groß, wenn die Leute die Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala brechen, und wenn sie natürlich nicht Richtiges machen, wie Allah subhanahu wa ta'ala uns befohlen hat und wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uns, barakallahu fikum, in seiner Sunna gezeigt hat. Aber dafür, dass wir diese Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala pflegen, brauchen barakallahu fikum, wir bestimmte Bedingungen, oder würde ich sagen, liebe Mittel, damit wir diese Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala immer pflegen und damit wir es richtig machen. Und das erste ist, dass wir das wissen. Das erste ist, dass wir das wissen. Das Wissen und Erkenntnis, was wir im Koran haben und was wir in Sunna, authentischen Sunna, von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben. Zweitens, barakallahu fikum, al-Ikhlas. Zweitens, al-Ikhlas. Das ist, dass man die reine Absicht für Allah subhanahu wa ta'ala in den Taten hat. Drittens, barakallahu fikum, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, wenn wir was sagen und wenn wir was machen. Viertens, dass wir keine schnelle Fatwa geben. Dass wir keine schnelle Fatwa geben, sondern dass wir, barakallahu fikum, auf unsere Zungen beißen, bevor wir etwas über unsere Religion sagen, und es kann sein, dass dies falsch wäre. Und sehr wichtig ist, zu wissen, liebe Brüder und Schwestern, derjenige, der Fatwa ohne Wissen gibt, derjenige, der Fatwa ohne Wissen gibt, oder derjenige, der ohne Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Propheten etwas sagt, oder über die Gelehrten etwas sagt, was man nicht weiß, dann wird man, wal'iyadu billah, eine Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen, und Allah subhanahu wa ta'ala bricht diese Beziehung zu diesem Knecht, zu diesem Diener, und dieser Diener wird so gelassen, dass Allah sieht und weiß, was er tut, aber Allah subhanahu wa ta'ala wird diesem Diener nicht mehr helfen. Und deshalb ist es sehr wichtig für uns Muslime, dass wir wissen, barakallahu fikum. Nach Wissen zu suchen, heißt nicht, dass man sich vorbereitet, dass man Fatwa gibt. Nach Wissen zu suchen, heißt nicht, dass man Fatwa rechts und links gibt, wie man will. Nach Wissen suchen heißt, dass man den Islam für sich selber lernt, damit man diese Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala pflegt. Und wenn man mehr mit Wissen, wenn man mehr Wissen hat vom Islam, dann wird man auch, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Und da wird man natürlich auch mehr mit diese Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala pflegen. Aber wenn man kein Wissen hat, oder wenn man denkt, dass man Wissen hätte und man hat dieses Wissen nicht, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala diese Person nicht unterstützen, und Allah subhanahu wa ta'ala wird diese Person nicht helfen. Und das ist eine Sache, die sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang. Dass wir, barakallahu fikum, unser Wissen pflegen, und dass wir auch wissen, von wem wir dieses Wissen bekommen. Weil das Wissen ist in Koran und Sunna, in den Büchern von den Gelehrten. Aber dieses Wissen hat Schlüssel. Dieses Wissen hat Schlüssel. Und diese Schlüssel sind die Gelehrten. Diese Schlüssel sind Talabat al-Ilm, diejenigen, die nach Wissen streben. Dieses Wissen braucht, barakallahu fikum, Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Aber leider haben wir natürlich ein großes Problem, und zwar, heutzutage ist die Sache so geworden, wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim, dass manche Leute sich zu Gelehrten begeben, ohne dass sie natürlich das Wissen haben, und als Strafe, barakallahu fikum, als Strafe werden diese Leute von Allah subhanahu wa ta'ala nicht unterstützt, und diese Leute werden viele Fehler machen, ohne dass sie auch selber wissen, dass sie Fehler machen. Das Schönste ist eine Geschichte von einem Tabi'i, das wird von der zweiten Generation. Er hat zu Tabi'in, zur zweiten Generation gesprochen. Er hat ihnen gesagt, ich habe hier in dieser Moschee 80 Leute von den Gefährten von unserem Propheten Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi getroffen. Von den Gefährten von Sahaba radwallahu alayhim. Ich habe 80 von ihnen hier getroffen. Und wenn man eine Person eine Frage stellt, dann schiebt diese Person die Frage auf die anderen. Dann schiebt diese Person die Frage auf die anderen. Und ihr seid heute, Leute, wenn jemand euch eine Frage stellt, dann gibt ihr Fatwa zu Themen. Wenn diese Umar gefragt werden, hätte Umar die Leute von Badr, also die Sahaba, Radwallahu alayhim, gesammelt, dass er eine Antwort gibt. Aber heute ist die Sache so geworden, dass man diese Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala nicht mehr pflegt, indem man weiß, nein, lieber, dass ich meinen Mund halte, bevor ich etwas über die Religion sage, was ich nicht gelernt habe, und dann bekomme ich, so habe ich eine Sünde begangen, und so habe ich großen Fehler gemacht. So habe ich großen Fehler gemacht. Und deshalb soll der Muslim aufpassen, barakallahu fikum, dass man nicht so schnell, barakallahu fikum, dass man nicht so schnell, das macht, dass man so schnell, wala hawla wala quwwata illa billah, Antworten gibt, ohne dass man Wissen dafür hat. Und wir haben natürlich ein Hadith von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam diesbezüglich. Subhanallah. Er hat gesagt, es werden vor dem letzten Tag Sinin Khadda, es wird täuschende Jahre geben. In diesen Jahren werden die Lügner oder werden die Leute, die Lügner, als Leute, die die Wahrheit sagen, sehen und die Leute, die Wahrheit sagen, als Lügner. Die Treue als untreu und die Untreuen als treu. Und es werden Ar-Ruwaybida reden. Es werden Ar-Ruwaybida reden. Da hat man den Propheten sallallahu alaihi gefragt, wer sind Ruwaybida? Der hat gesagt, die sind die Niveaulosen, die reden über große Themen. Und das ist leider heute geschehen und wir sehen das, dass Menschen ohne Wissen, über große Themen sprechen und die denken, dass sie so was Gutes tun. Die wissen nicht, dass sie eine große Fitna, große Versuchung zwischen den Muslimen machen. Und sie wissen nicht, dass sie damit großes Unheil stiften zwischen den Leuten und zwischen den Muslimen. Wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Tabarakallahu fikum. Erinnere ich mich und meine Brüder und Schwestern an diese Sache. Wir müssen unsere Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala pflegen, indem wir nach Wissen suchen, indem wir Ikhlas haben, indem wir gute Taten begehen und indem wir, barakallahu fikum, keine schnelle Fatwa geben und indem wir die großen Themen für die großen Gelehrten lassen, wie Al-Hasan al-Basri gesagt hat. Er hat gesagt, die Leute sind im Guten und sie haben den guten Weg, wenn sie ihre großen Gelehrten fragen. Aber wenn sie die Kleinen fragen und die verlassen die Großen, dann ist die Fitna wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Und dazu barakallahu fikum. Wir haben in der letzten Zeit wala hawla wala quwwata illa billah Leute, die sehr schlecht von den großen Gelehrten des Islam sprechen. Und jeder, der nicht ihre Meinungen mitteilt, dann ist er von den Gelehrten und Großgelehrten, dann ist er nicht gut. Nur sie sind gut. Das bedeutet, sagst du, dass eine Person, sie haben eine Meinung zum Beispiel, und sie sagen ihre Meinung, wenn du diese Meinung mitteilst, dann bist du gut. Und du bist Großgelehrter und vielleicht bist du auch der Beste. Aber teilst du das nicht mit, dann bist du schlecht. Und wenn du auch Gelehrter bist oder Großgelehrter bist, dann bist du auch schlecht. Und vielleicht du bekommst Geld, du steckst das in deine Tasche. Wala hawla wala quwwata illa billah. Und wenn man sowas sagt über die Gelehrten, dann muss man aufpassen. Weil barakallahu fikum, die Gelehrten, die sind Menschen und die machen auch Fehler. Aber dass man die Gelehrten, die Großgelehrten des Islam heutzutage so darstellt, dass sie ihre Religion wala hawla wala quwwata illa billah für Geld verkauft haben, seid sicher, dass die Leute, die sowas sagen, barakallahu fikum, die haben die Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala nicht richtig, sondern diese Leute, die sind krank. Wal-iyadu billah. Deshalb, wir sollen, barakallahu fikum, aufpassen. Und wir müssen unsere Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala pflegen, indem wir an Koran und Sunna festhalten, indem wir an dem richtigen Charakter festhalten, indem wir unsere Gelehrten ehren und indem wir diese Gelehrten, barakallahu fikum, ihre Position geben in unserer Religion. Wir sagen nicht, dass die Gelehrten fehlerfrei sind. Nein, sie machen auch Fehler. Aber wer kann über die Gelehrten sprechen? Jeder? A'udhu billah. Jeder? Einer, der noch nicht das Gebet richtig sprechen kann und den Koran nicht richtig lesen kann und der die Wudu, die Waschung vor dem Gebet nicht richtig machen kann, er redet über einen großen Gelehrten wie Sheikh Ibn Baz oder wie Sheikh Al-Albani oder wie Sheikh Ibn Uthaymeen oder der redet über Groß- und Talib-Ilm. Subhanallah. Wallahi, diese Leute, die sowas machen, liebe Brüder und Schwestern, diese Leute, die machen großen Fehler. Und diese Leute, die sind in Versuchung und die sind in Fitna. Und wenn die so weiter machen, wal-iyadu billah, dann werden sie irre gehen. Und das fängt immer klein an, aber das wird immer größer und größer und größer, weil die Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala nicht gepflegt worden ist, sondern, wal-iyadu billah, dass man diese Beziehung schlecht gemacht hat und dass man, wala hawla wala quwwata illa billah, den Islam nicht richtig praktiziert hat. Deshalb meine Nasiha, barakallahu fikum, an unsere Brüder und Schwestern ist, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala fürchten erstmal. Und dass wir unsere Beziehung zu unserem Schöpfer, zu dem einzigen subhanahu wa ta'ala, dass wir diese Beziehung pflegen nach Koran und Sunna. Und dass man aufpasst, barakallahu fikum, wenn man was sagt oder wenn man was tut, weil alles geschrieben wird. Und es gibt Engel, die schreiben, und vor diesen Engel, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala sieht und weiß, was wir tun. Und wie wird die Sache am letzten Tag sein, wenn eine Person, wal-iyadu billah, schlecht über die anderen gesprochen hat, und dann kommt diese Person und die hat Unrecht getan. Wie wird es am letzten Tag sein, wenn eine Person ein Urteil im Islam gemacht hat ohne Wissen und dann kommt diese Person am letzten Tag und die hat keine Ahnung von Hadithen oder von Koran und von Sunna und von Aussagen von Gelehrten und dann kommt man und sagt, ja, das war die Sache so. Nein, barakallahu fikum, das genügt nicht, dass man ein Buch oder zwei Bücher gelesen hat. Und das genügt nicht, dass wir hier in Deutschland, weil eine Person ein bisschen Deutsch kann, dann fängt er an, sich als Gelehrter zu begeben. Nein, barakallahu fikum. Inna hadha al-ilma din, falyanzur ahadukum amman ya'khudh dina. Das bedeutet, dieses Wissen ist Religion. Dann muss jeder von euch wissen, von wem man diese Religion nimmt. Und nicht von jedem, der nur ein paar Wörter sagt. Dann ist er Gelehrter geworden, weil die meisten Leute heutzutage, barakallahu fikum, über Islam nicht so viel Wissen haben. Das sind, barakallahu fikum, meine Empfehlung. Das ist meine Empfehlung für unsere Brüder und Schwestern, dass sie, barakallahu fikum, nicht in Versuchungen gehen und dass sie nicht Schlechtes machen und am Ende landen sie, wala hawla wala quwwata illa billah, auf falschem Weg. Und das ist sehr schwer, dass man sie raus von diesem Weg holt, weil wenn man etwas macht, dann wird das zu einer Regel. Und wenn etwas zur Regel und Gewohnheit geworden ist, das ist eher schwer, dass die Person das verlässt. Aufpassen, barakallahu fikum. Pflegen wir unsere Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala mit Wissen, mit Taqwa, mit Ikhlas, mit guten Taten. Und barakallahu fikum, dass man sein Niveau kennt in der Religion und dass man nicht über sein Niveau steigt. Und dass man aufpasst, barakallahu fikum. Und ich empfehle nochmal an meine Brüder und meine Schwestern, dass man aufpasst immer, wenn man, barakallahu fikum, etwas in der Religion lernt. Und wie ich immer gesagt habe, sage ich das immer, wenn man auch bei mir was gelernt hat, dann kann man, barakallahu fikum, Koran und Sunna und die Bücher von den Gelehrten dort suchen, ob Abu al-Hussein zum Beispiel falsch gesagt hat oder richtig gesagt hat. Und dann kann man selber wissen, wie die Sache ist. Aber Alhamdulillah Rabbil Alamin, wir verlangen von keinem, dass er uns folgt. Nein, wir verlangen von den Leuten, dass sie Koran und Sunna folgen. Und aber Koran und Sunna, aber richtig, nach dem Weg von unserem Salaf, Ridwanullahi alayhim, und nicht, dass man nach seinem Kopf die Fatwa rechts und links macht. Wala hawla wala quwwata illa billah al-Ali al-Azim. Und ich warne meine Brüder und meine Schwestern, dass sie, barakallahu fikum, in dieser großen Fitna von Takfir, dass sie in dieser Fitna einsteigen, wala hawla wala quwwata illa billah. Das bedeutet, dass sie die Muslime vom Islam ausschließen. Ich warne unsere Brüder und Schwestern davor. Und das ist eine Sache für die Großgelehrten und das ist eine Sache für die Richter. Ich rede jetzt im Rahmen der Muslimin. Ich rede im Rahmen der Muslimin. Ich rede nicht, barakallahu fikum, über ein Christ oder Jude oder über einen Nicht-Muslim. Ich rede über einen Muslim. ein Muslim, der sagt, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Barakallahu fikum, sollte man, Jazakumullah khairan, sollte man aufpassen. Nicht, dass man eine Person vom Islam ausschließt. Und es gibt manche, die mögen, Barakallahu fikum, viel zu reden. Und sie reden viel über solche Themen. Aber sie werden am Ende auf die Nase fallen, wal-iyadu billah. Weil wenn man jemand als vom Islam ausschließt und ist diese Person Muslim und da hat man zu Unrecht das getan, ja, Latif, wie wird das am letzten Tag sein? Wenn diese Person kommt und sagt, du hast mich zu Unrecht beurteilt, dass ich kein Muslim war und ich war aber ein Muslim, wie wird das am letzten Tag, Barakallahu fikum? Und das ist auch noch in dieser Sache, Barakallahu fikum, Beziehung zu Allah und zu seinem Propheten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir, von euch annehmen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen auf dem Weg von Koran und Sunnah, auf dem Weg von großen Gelehrten und auf dem Weg von Salaf, Radwanullahi alayhim, weil wir den Gelehrten folgen, wenn sie die Wahrheit sagen. Wir reden nicht schlecht über die Gelehrten des Islam. Und wir werden niemals, Barakallahu fikum, uns zumuten, dass wir über solche große Gelehrten wie Sheikh Ibn Baz oder Al-Albani oder anderen, dass man über sie, wal-iyadu billah, nur weil sie bestimmte Meinungen nicht wie wir haben, dass man über sie schlecht redet. A'udhu billah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor der Fitna bewahrt und das, die Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wir nehmen ein paar Minuten vielleicht, wenn man Fragen hat, wenn man Barakallahu fikum Fragen hat, dann könnte man diese Fragen stellen. Und ich hoffe, dass man Barakallahu fikum, diejenigen, die Fragen haben, die tippen Jazakumullah khairan eine 5. Wenn jemand Frage hat, dann tippt eine 5 Jazakumullah khairan. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay. Okay. Tabi einmal, ich muss mal tippen. Einmal, haben wir verstanden. Okay, die sind ungefähr 6 oder 7 Fragen. Okay, dann schickt eure Fragen, Barakallahu fikum, die Brüder an Samir und die Schwestern. Inshallah schicken die Fragen an Umsumayya. Ich habe auch eine Frage bekommen, ich weiß nicht, wo der Bruder ist. Ist er noch da oder nicht? Wenn er nicht da ist, dann brauchen wir auch die Fragen nicht zu beantworten. Zeit, bitteschön. Wer liest die Fragen an Mohammed oder wer? Bitte. Also die Frage lautet, darf man erst etwas über den Islam sagen, wenn man ein Scheich ist? Darf man erst etwas über den Islam sagen, wenn man ein Scheich ist? Nein. Nächste Frage. Wenn man aufstößt und dann Alhamdulillah sagt, ist dies eine Neuerung oder nicht? Wenn man aufstößt und danach Alhamdulillah sagt, Ist dies eine Neuerung oder nicht? Aber die erste Frage haben wir nicht beantwortet, du. Ibn Muhammad, können Sie mich gut hören? Du hast sehr leise gesprochen, deshalb könnte man nicht richtig hören, was du gesagt hast. Nein, nein, du hast gesagt, ist das besser? Du hast gesagt, ist das besser geworden? Ich habe dir gesagt, nein. Okay, ich hab ein bisschen von der Frage verstanden, und zwar, kann man über Islam nur was sagen, wenn man Scheich ist? War das so? Kann man über Islam was sagen, nur wenn man Scheich ist? Oder ist das was anderes? So war das? Okay. بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Erstmal, es gibt eine Regel in unserer Religion. Und zwar, ohne Wissen, kann man nicht machen und nicht sagen. Kann man nicht tun und nicht sagen. Deshalb haben wir bei Bukhari zum Beispiel, er hat geschrieben, Kapitel, das Wissen geht Tat und Aussage vor. Das bedeutet, erstmal kommt Wissen und dann kommt Aussage oder dann kommt die Tat und nicht davor. Also du kannst nicht tun und sagen, ohne dass du Wissen erstmal. Und wir reden über Religion. Auch im Leben kann ein Arzt operieren, ohne dass er erstmal gelernt hat, wie er operieren kann. Kann ein Ingenieur ein Haus bauen, ohne dass er gelernt hat, wie ein Haus gebaut wird. Kann ein Bäcker Brot backen, ohne dass er weiß, Wie das Brot gebacken wird. Ich meine, die Sache ist klar, die Sache ist eine Sache, die braucht man nicht auch zu beweisen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, fa'alam annahu la ilaha illallah. Das wird, du musst es wissen erstmal. Und der Koran kam, lies vor. Das wird erstmal wissen. Wissen muss man haben, bevor man etwas sagt oder tut. Und wenn du, und da haben wir, barakallahu fikum, zwei Arten von Wissen. Eine Art Wissen, jeder Muslim muss das haben. Dass du weißt, es gibt fünf Gebetszeiten. Was bedeutet La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Dass wie wir fasten in Ramadan. Wenn du Geld hast, wie du Zakat geben kannst und was von Zakat und die Prozente von Zakat. Wenn du Hajj machen, dann musst du pilgern, dann musst du wissen, wie du pilgerst. Das ist für dich, das ist mit Sicherheit. Du musst das wissen. Es gibt nicht, dass man sagt, hier kann ich oder kann ich nicht. Aber es gibt bestimmte Arten von Wissen, die zweite Art von Wissen, das ist nicht für jeden Muslim. Und ich gebe Beispiel dafür. Zum Beispiel ist Person YX, diese Person ist Muslim, der sagt, ich bin Muslim. Aber ist die Person Muslim, der hat etwas getan, ist er noch Muslim oder ist er kein Muslim geworden? Ist das jetzt für dich? Ist diese Frage die Antwort bei dir? Definitiv nicht. Definitiv nicht. Das ist für die großen Gelehrten, das ist Barakallahu Fikum für die Richter, das ist für diejenigen, die so viel Wissen haben, dass sie so ein Urteil geben können. Und nicht für jeden. Einer, der ist in Deutschland, der isst Milka Schokolade und der trinkt jeden Tag 3,5 Fett Milch. Der kommt und der fängt an, diese Muslim vom Islam zu schließen. Das ist noch Wahl. Das wird Sonderangebot haben wir. Sonderangebot. Wala hawla wala quwwata illa billah. Oder eine Person kommt und der fängt an, ja, dieser Gelehrte ist schlecht und dieser Gelehrte ist gut und dieser Gelehrte gefällt mir und dieser Gelehrte, naja, der nimmt Geld für seine Fatwa. Subhanallah. Ist das für dich? Oder zum Beispiel, du wirst gestellt eine Frage. Ein Mann hat seine Frau dreimal Scheidung gesagt. Gilt das oder gilt nicht? Das ist nicht für dich. Solche Fatwa sind für Gelehrten, für Scheichs und nicht für jeden. Und das ist, und so barakallahu fikum, kann man verstehen. Das heißt, es gibt einen Teil, jeder kann das beantworten, jeder Muslim weiß das. Zum Beispiel, wenn jemand dir sagt, wer ist dein Gott, dann kannst du nicht mehr sagen, ja, ich brauche einen Scheich. Du musst das wissen sowieso. Aber, wer ist dein Prophet zum Beispiel? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Das brauchst du kein Scheich. Du weißt es. Aber, wenn man zum Beispiel dir eine Frage stellt, Ja, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt einmal, du darfst nicht im Stehen trinken. Und Ali ibn Abi Talib hat einmal Wudu gemacht und der stand und er hat getrunken und er war im Stehen. Da hat man ihn angeschaut, der hat gesagt, warum guckt ihr mich so komisch an? Der Beste hat das gemacht. Da haben sie gesagt, wer? Der hat gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich habe ihn gesehen, der hat im Stehen getrunken. Und das ist die Sache, Barakallahu fikum. Hier brauchen wir jemanden, der Ahnung hat, der Wissen hat. Und nicht jeder. Weil bei manchen, ja, ich war vor einer Woche, ich war in einer Stadt und ich habe dort einen Unterricht gehalten. Dann hat ein Bruder mir eine Frage gestellt. Und zwar, der hat mir gesagt, was war das? Ja, muss man die Hände im Gebet heben, in allen Bewegungen, da habe ich gesagt, ja, dieses Wort, Barakallahu fikum, diese Frage, diese Art Frage, muss man sich natürlich überlegen, ob man sagt, muss man oder nicht, habe ich hier zum Beispiel erklärt. Dann kam er, der hat gesagt, alle Gelehrten sagen, man muss. Da habe ich gesagt, alle Gelehrten. Und sie sagt, so habe ich gehört. Da sagt, ach, Barakallahu fik. Weißt du, was bedeutet, dass man sagt, alle? Das ist Ijma. Das ist Ijma. Das ist Konsens. Weißt du, was Konsens ist? Er hat gesagt, nein. Ich habe gesagt, dann wieso sagst du mir alle? Und das ist die Sache, Barakallahu fikum. Es gibt bestimmte Sachen, die für die Großgelehrten sind, für Gelehrten sind, für Talib al-Ilm sind. Und es gibt bestimmte Sachen, die sind für jeden von uns, weil jeder das wissen muss. Aber dass man, wal-iyadu billah, fängt, über solche große Themen zu sprechen, und die sind nicht für ihn, wie einmal, Barakallahu fikum, eine Person. Er hat gesagt, dieser ist kein Moslem und dieser ist Kafir und dieser ist Kafir. Ich habe ihm sofort gesagt, was bedeutet Kufur? Der hat gesagt, Kufur ist Kufur. Da habe ich gesagt, was bedeutet Kufur in der Religion? Der hat gesagt, Kufur ist Kufur. Da habe ich gesagt, ich habe dir nicht gesagt, Kufur ist Kufur. Was bedeutet das? Erkläre es. Definiere es. Und hol deine Beweise aus Koran und Sunna. Der weiß das nicht. Der weiß das nicht, subhanallah. Und der fängt an, diese Person ist kein Muslim, diese Person ist kein Muslim. Oder eine Person, die sagt, ja, das ist verboten. Da hat man ihn gesagt, was bedeutet, da hat man ihn gesagt, was bedeutet verboten? Du sagst, verboten ist verboten, ist klar. Ja, subhanallah. Verboten ist klar, bei dir. Aber was ist, wenn die Leute dich fragen, was bedeutet verboten, wie wirst du das erklären? Wo ist der Beweis? Deshalb, das ist Barakallahu fikum die Sache. Es gibt bestimmte Sachen, die lässt man für die Großgelehrten und die Gelehrten. Und es gibt bestimmte Sachen, die von jedem, natürlich jede Pflichtsache im Islam musst du selber lernen. Aber die anderen Sachen, nein. Und wir sind, Barakallahu fikum, in diesem Zusammenhang, passt auf, ja, dass wir sagen, Barakallahu fikum, dass wir sagen, wir nehmen von Gelehrten und wir folgen, was die Gelehrten gesagt haben, die Großgelehrten, das heißt nicht, dass man, Barakallahu fikum, diese Gelehrten in einer Stellung gemacht hat, als ob sie Propheten wären, nein. Aber diese Gelehrten, die sind die Schlüssel für die Bücher. Die Bücher, die sind wie ein Haus. Ein Buch ist wie ein Haus. Und die Kapitel von den Büchern, Barakallahu fikum, die sind wie diese Räume, die wir in einem Haus haben. Und das ist so groß. Du brauchst jemanden, der macht die Tür auf und der zeigt dir, dieser Raum ist so. Und du musst in diesem Regal, es gibt so und so und so. Und das sind die Gelehrten. Aber dass man sich lustig über die Gelehrten macht und dass man die Gelehrten, subhanallah, so behandelt, la hawla la quwwata illa billah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, wegen dieser Schreiberei, dass dieser Hussein Beirut und Jubmann oder ich weiß nicht, wie die heißen, diese Ahbash, und ihre abtrünnige Gruppe, diese Ahl-Sunna. Du musst aufpassen, Barakallahu. Wallahi, gestern haben wir eine Diskussion gehabt und jeder, der Kopf hat nur, jeder, der Gehirn hat, der hat gesehen, wer die Wahrheit sagt und sehr über Allah und sein Prophet, wal-iyadu billah, bestimmte Sachen sagt, ohne dass man Wissen hat. Das ist ein Beispiel, zum Beispiel dieser Jugmann. Der weiß nicht, was er schreibt. Und er redet über solche Themen, die die großen Gelehrten diskutiert haben. Und er denkt das richtig. Verlasst ihn. Die Hölle ist groß. Aber möge Allah ihn und seine Gruppe recht leiten. Okay. Nächste Frage bitte. Aber ein bisschen lauter, Ibn Mahmud. So, die nächste Frage lautet, hört man mich jetzt erstmal besser? Ist es so besser, ja? So. Die nächste Frage. Wenn man aufstößt und Alhamdulillah sagt, ist dies eine Neuerung oder nicht? Wenn man aufstößt und Alhamdulillah sagt, ist dies eine Neuerung oder nicht? Alhamdulillah Rabbil Alameen. Barakallahu fikum. Das hängt davon ab. Das hängt, Jazakumullah khairan, davon ab. Ob die Person meint, dass dies Sunna wäre. Das wäre, die Person meint, wenn du aufstößt, dann sagst du immer Alhamdulillah. So ist die Sunna. Dann ist es Erneuerung. Warum? Weil wir keinen Beweis haben von Koran oder Sunna oder Aussagen von Gelehrten oder Ijma' oder Konsens jetzt, dass man bei Aufstoßen sagt, dass man, wenn man aufstoßt, dass man sagt, Alhamdulillah. Aber wenn man zum Beispiel einmal, der hat gesagt, dann hat er gesagt, Alhamdulillah, als Dankbarkeit, ohne dass man meint, dass die Sunna ist oder dass man nach jedem Aufstoßen sagt, Alhamdulillah, ist kein Problem. Aber dass man denkt, dass dies die Sunna ist und die Religion ist, mit Sicherheit ist das dann, barakallahu fikum, im Bereich von Bid'a. Warum? Weil man etwas Neues in der Religion geführt hat, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nicht gesagt hat und nicht gemacht hat. Und das ist die Bedeutung von Bid'a. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Bitte schön. Die nächste Frage lautet, sagt man nach der Verbeugung den Takbir, also soll man nach der Verbeugung den Takbir sprechen oder nicht? Also nach dem Ruku, ob man da den Takbir sprechen soll oder nicht? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Das bedeutet jetzt, beim Verbeugen, nur bitte langsam mit mir, ja? Dass ich richtig verstanden habe oder nicht. Eine Person macht Allahu Akbar. Ja? Und der verbeugt sich. Der verbeugt sich. Anstelle von Sami Allahu liman Hamida sagt man Allahu Akbar? Nein, auf keinen Fall. Anstelle von Sami Allah, das bedeutet, wenn man von Verbeugen zum Stehen kommt. Sagt man Sami Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd, sagt man nicht Allahu Akbar, weil barakallahu fikum für Verbeugen gibt es bestimmte Erwähnungen, dass es nicht Allahu Akbar in diesem Zusammenhang. Warum? Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns das beigebracht hat, wenn er, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Verbeugen zum Stehen zu Recht barakallahu fikum das gemacht hat, der hat gesagt Sami Allahu liman hamida اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد سو زاك من بارك الله فيكم سو سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد أبدا زاك من نشت الله أكبر فيدا بل بس نشت بارك الله فيكم سو بليغن إيست والله تعالى أعلى وأعلم بدي شم So, die nächste Frage lautet, und zwar schreibt hier jemand, vor dem heutigen Maghrib-Gebet habe ich den Fehler gemacht, mich nicht noch einmal erleichtert zu haben, obwohl ich eigentlich noch musste. Später ist es mir im Gebet zum Verhängnis geworden, weil ich es nicht mehr aushalten konnte und das Gebet abbrechen musste. Wie ist dies in der Scharia einzustufen? War dies eine Sünde? Also, vor dem heutigen Maghrib-Gebet habe ich den Fehler gemacht, mich nicht noch einmal erleichtert zu haben, also auf Toilette gegangen zu sein, obwohl ich eigentlich nochmal musste. Später ist es mir im Gebet zum Verhängnis geworden, weil ich es nicht mehr aushalten konnte und das Gebet abbrechen musste. Wie ist dies in der Scharia einzustufen? War dies eine Sünde? الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بارك الله فيكم das macht das das das macht أجر vom Gebet weniger wenn man بارك الله فيكم Druck hat und da muss man auf Toilette und da geht man nicht auf Toilette der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte لا صلاة بحضور الطعام لا صلاة بحضور الطعام das bedeutet kein Gebet wenn das Essen da ist ولا يدافع الأخبثان und wenn man بارك الله فيكم das bedeutet, auf Toilette gehen muss, das wird urinieren oder Stuhlgang, dann barakallahu fikum, macht man nicht das Gebet, sondern da geht man erstmal, da erleichtert man sich und dann barakallahu fikum, macht man Wudu und fängt man das Gebet an. Was der Bruder oder Schwester in diesem Zusammenhang gemacht haben, war unwissend. Das bedeutet, da sollte man, Jazakumullah khairan, in diesem Zusammenhang erstmal auf Toilette gehen und dann Wudu machen und dann natürlich das Gebet wieder anfangen und was jetzt der Bruder oder die Schwester im Maghrib-Gebet gemacht haben, dass sie dann das Gebet abgebrochen haben, das ist in Ordnung, weil die hier einen Grund haben. Pflichtgebet bricht man nicht einfach. Sunna-Gebet, freiwilliges Gebet. Sunna-Gebet oder freiwilliges Gebet kann man brechen, wie man will, kein Problem. Aber, barakallahu fikum, Pflichtgebete kann man nicht einfach brechen, ohne Grund. Aber grundlos kann man nicht brechen. Aber wenn man Grund hat, wie in diesem Fall, ja, dann bricht man das Gebet und dann macht man Wudu wieder und dann macht man das Gebet. والله تعالى أعلى وأعلى إيش؟ Die nächste Frage: Ist es richtig, dass man in der Niederwerfung, also im Sujud, Bittgebete in eigenen Worten machen kann und in egal welcher Sprache, oder kann man in der Niederwerfung, also im Sujud, nur bestimmte Bittgebete sprechen? Nochmal die Frage: Ist es richtig, dass man im Sujud Bittgebete in eigenen Worten machen kann und in egal welcher Sprache, oder kann man im Sujud, also in der Niederwerfung, nur bestimmte Bittgebete sprechen? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Barakallahu fikum. Man kann Bittgebete machen, wie man will, in eigenen Worten. Hauptsächlich, dass man kein Koran rezitiert in Niederwerfung. Also du kannst nicht zum Beispiel in Niederwerfung sagen, angenommen, Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhta'na. Das ist zum Beispiel, das kannst du, weil das Koran ist. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat verboten, das Hadith von Ali, Allah alayh, der Prophet Muhammad s.a.w. hat verboten, barakallahu fikum, dass man Koran in Sujud rezitiert oder liest, das wird als Bittgebet. Aber du kannst ein Wort oder zwei Wörter ändern, da kannst du es machen, kein Problem. Und du kannst das in jeder Sprache machen, es gibt keine Einwände. Und wenn man sagt, es gibt Einwände, dann muss man klaren Beweis holen. Und weil es, barakallahu fikum, nicht gibt, dann kann man sagen, man kann. Aber besser für einen Muslim, die Bittgebete so zu sagen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht hat. Dann hast du hier zwei, inshallah, Lohn, zweimal Lohn. Einmal, weil du das gesagt hast und zweitens, weil du die Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier auch gefolgt hast. Wallahu ta'ala ala wa ala. Besser ist das, aber du kannst Bittgebet machen, wie du willst. Bitte schön. So, meine letzte Frage. Was soll man machen, wenn die Söhne im Haus nicht beten und den Islam nicht korrekt praktizieren? Darf man sie aus dem Elternhaus rausschmeißen Nochmal die Frage, was soll man machen, wenn die Söhne im Haus nicht beten und den Islam nicht korrekt praktizieren? Darf man sie aus dem Elternhaus rauswerfen? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Was bedeutet nicht korrekt praktizieren erstmal? Und was bedeutet nicht beten? Das ist sehr wichtig. Und zweitens, wie alt sind diese Kinder? Ich meine, sind die Kinder 7 Jahre alt und 10 Jahre alt? Oder sind die Kinder schon 16 und 17 Jahre alt? Und zweitens, hat man diese Kinder nach dem Islam erzogen? Oder sind diese Kinder, sind der Vater und die Mutter vielleicht neu im Islam? Wie war der Vater und wie war die Mutter? Bevor oder wie waren die? Das bedeutet, waren die praktizierend oder waren sie nicht? Diese Fragen sind wichtig hier in diesem Zusammenhang, dass man Barakallahu Fikum die Frage beantworten kann. Kein Problem. Wenn ein oder zwei, drei Fragen noch da sind, kein Problem. Da kann man die dir schicken oder die Admin schicken. Ich werde das beantworten, inshallah. Aber meine Frage ist sehr wichtig hier. Diese Fragen, was ich gestellt habe, Barakallahu Fikum, die sind sehr wichtig, damit man entscheidet, wie man das mit solchen Kindern umgehen. Das bedeutet, angenommen, Barakallahu Fikum, pass auf. Zum Beispiel ein Vater und eine Mutter, die haben selber nicht gebetet. Und das Kind ist 14 Jahre oder 15 Jahre alt geworden und er hat immer gesehen, Vater und Mutter beten nicht. Und dann bei 15 Jahren fangen sie an neu zu beten, zeigen Reue. Und die wollen jetzt, dass das Kind sofort betet. Das ist schwer für das Kind, diese Barakallahu Fikum Umwandlung und diese Wende, sage ich jetzt so, zu schaffen im Leben. Sadia ist anders als jetzt zum Beispiel ein Vater, der praktizierend ist, eine Mutter, die praktizierend ist. Und die haben versucht, die ganze Zeit die Kinder nach dem Islam zu erziehen. Und dann sind diese Kinder erwachsen geworden, 15, 16 Jahre alt. Und diese Kinder wollen den Islam, wollen nicht beten. Jetzt reden wir von diesem Fall. Die Kinder wollen nicht beten. Oder die Kinder sagen ach, wir sind in Deutschland und das ist sehr schwer zu beten und so weiter. Was macht man mit diesen Kindern? Lässt man die zu Hause oder schmeißt man die Kinder raus? Barakallahu fikum, hier soll man, Jazakumullah khairan, soll man hier abwägen. Und zwar, es gibt Barakallahu fikum hier zwei Sünden. Eine Sünde heißt, das Gebet zu verlassen. Und die andere Sünde heißt, dass diese vom Islam abfallen. Also du hast vom Gebet verlassen und vom Islam abfallen. Und diese Kinder, wenn du die zum Beispiel auf die Straße setzt, dann, Barakallahu fikum, die werden vielleicht auch den Islam verlassen. Deshalb muss man weise, Barakallahu fikum, sein und muss man weise handeln in diesem Zusammenhang. Auf keinen Fall die Kinder auf die Straße setzen, sondern man versucht, das Barakallahu fikum zu therapieren. Man versucht, das zu behandeln, was sie von Fehlern haben. Da muss man A. analysieren und auswerten, warum die Kinder nicht beten wollen. B. Wenn man findet, dass der Fehler bei den Eltern ist, dann müssen die Eltern sich ändern und natürlich neu anfangen. Das heißt, da müssen die Eltern selber sich ändern. Drittens, Barakallahu fikum, da soll man mit den Kindern anfangen zu reden, langsam und nicht drängen, Barakallahu, nicht aufdrängen, sondern langsam und indirekt mit ihnen zu sprechen. Das bedeutet, da muss man diesen Kindern wirklich das vermitteln, dass dieses Gebet wichtig ist für einen Muslim. Wenn man das Gebet verlässt, dann besteht die Gefahr, dass man in die Hölle kommt, wal'iyadu billah. Wenn man das Gebet nicht verrichtet, richtig verrichtet, dann ist das sehr schlecht. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns gewarnt im Koran davor, dass man das Gebet verlässt. Und von der anderen Seite, Soll man zum Beispiel den Kindern sagen, wenn du betest, dann wird Allah dir ein Haus im Paradies geben. Da soll man mit ihnen sprechen. Erstmal die Basis. Liebst du Allah? Liebst du den Propheten? Willst du, dass du glücklich bist? Willst du deine Glückseligkeit? Das wird mit Gebet. Das ist deine Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala, pflegst du mit deinem Gebet. Schau mal, was Allah uns gegeben hat. Du fängst bei Basis an und du musst das, wenn du selber, passt auf, wenn du selber das nicht machen kannst, dann suche Hilfe bei anderen Brüdern oder Schwestern, die vielleicht gute Beziehung zu deinen Kindern haben und die können mit ihnen reden. Aber auf einmal sagen, jo, sitzt das Kind auf die Straße, weil er nicht betet und macht ihn kaputt und ist egal und dieser Kind ist kein Moslem geworden und er geht sowieso in die Hölle und das ist nicht deine Sache. Subhanallah. Was ist das von Dauer? Was ist das von Islam? Dass man einfach Barakallahu fikum aufgibt. Nein, du musst Barakallahu fikum, du musst versuchen, deine Kinder zu schützen, weil du am letzten Tag gefragt wirst nach diesen Kindern. Und aufpassen, wenn die Mutter und der Vater ein Grund wären, dass die Kinder nicht gebetet haben, dann ist das sehr gefährlich für diese Eltern. Und deshalb, dass das ein Vater oder eine Mutter ihre Kinder nicht nach dem Islam erzogen haben, wir reden über Muslime übrigens. Barakallahu fikum. Wir reden über Islam. Alhamdulillah. Wenn du in diesem Zusammenhang sprichst über unsere Religion, dann sollst du erstmal wissen, wie du das vermittelst. Wie du das vermittelst. Und wie du das richtig machst mit diesen Kindern, weil sie ein Amana, Barakallahu fikum, in deinem Hals am letzten Tag sind. Und nicht einfach die Sache aufgeben und die Sache so sagen, ja, das passt, das klappt nicht und so weiter. Heute versuchen wir mit Kuffar, also die nicht Muslim sind, versuchen wir, Barakallahu fikum, dass diese Leute, zum Islam zu bringen oder versuchen wir mit diesen Leuten über Islam zu sprechen. Wenn man seine eigene Familie hat, dann soll man Barakallahu fikum 100-mal versuchen, nicht ein- und zweimal. Und dazu Barakallahu fikum, damit wir die Sache klarstellen, ich vertrete die Aussage von den 90, über 90% der islamischen Gelehrten. Und ich sage nochmal, über 90% der islamischen Gelehrten vertrete ich die Aussage, derjenige, der aus Faulheit das Gebet nicht verrichtet, ist ein Moslem. Wenn man zugibt, dass man Muslim ist, und wenn man sagt, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah vom Herzen, und wenn man sagt, ich bin ein Moslem, und man sagt, zum Beispiel La ilaha illallah und man sagt Salamu alaikum und man spendet manchmal, fastet manchmal, Barakallahu fikum, diese Person, wenn er das Gebet aus Faulheit, pass auf, ja, aus Faulheit verlassen hat, dann ist diese Person Muslim. Und das ist bei 90% und mehr als 90% der islamischen Gelehrten, dass diese Person noch Muslim ist, aber diese Person natürlich hat eine große Sünde in diesem Zusammenhang und diese Person hat eine Art von Kufr, das heißt kleine Kufr oder Al-Kufr Al-Amali, wie Ibn al-Qayyim das gesagt hat in seinem Buch Hukmu Tariq al-Salah oder zum Beispiel Barakallahu fikum wie Al-Marwazi das gesagt hat und wie andere Barakallahu fikum Gelehrten, was sie gesagt haben, wie Al-Shafi'i, Malik, Abu Hanifa, Ahmed Muhammad hat 5 Aussagen diesbezüglich. Al-Mughni, das bedeutet Ibn Qudama in Al-Mughni, der hat gesagt, und die richtige Aussage in unserem Mazhab ist, dass er kein Kafir ist, wenn er aus Faulheit das Gebet verlässt. Sheikh al-Islam hat dazu, Barakallahu fikum, auch was gesagt. Und Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hunde, die bellen, beißen nicht. Lass sie. Hunde, die bellen, beißen nicht. Aber wenn man, Barakallahu fikum, keine Ahnung vom Islam hat, Wenn man keine Ahnung vom Islam hat, dann denkt man, dass seine eigene Meinung immer der Islam ist. Oder der Islam ist. Und dann verlässt man alles, was man von Beweisen ist, von Koran und Sunna, da verlässt man das nach seinem Rücken, nur dass man etwas für sich selber zeigt. Auf jeden Fall. Ich sage nochmal, Barakallahu fikum, ich vertrete diese Aussage und ich sage natürlich, es gibt zwei Aussagen von Gelehrten, die bekannt sind. Zum Beispiel Ahmed ibn Hanbal radhiyallahu alayhi, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn ins Paradies bringen. Ahmed hat gesagt, derjenige, der aus Faulheit auch nicht betet, ist kein Muslim. Ahmed radhiyallahu alayhi, barakallahu fikum, hat gesagt, dass derjenige, der das Gebet verlassen hat, aus Faulheit, barakallahu fikum, diese Person ist kein Muslim. Und aber die anderen Gelehrten zum Beispiel, oder die meisten Gelehrten, sagen nein, das ist nicht der Fall. Sondern sie haben das, natürlich, barakallahu fikum, sie haben unterschiedliche Aussagen getroffen, und das ist eine bekannte Sache. Aber ich vertrete die Aussage, dass die Person, die nicht betet, aus Faulheit, pass auf, aus Faulheit, und der natürlich begibt sich als Muslim und der bestätigt den Islam. Und wenn man ihm sagt zum Beispiel, Achi, warum betest du nicht? Der sagt, mach für mich Dua, möge Allah subhanahu wa ta'ala mich recht leiten, bitte. Ich weiß, Wallah, dass dieses Gebet Pflicht ist, aber subhanallah, ich brauche vielleicht Zeit dafür und so weiter. Und diese Person, barakallahu fikum, ist für uns, alhamdulillah, Muslim, Beweis, nur kleiner Beweis, was Imam Ahmed berichtet hat, dass eine Person, dass die Leute von Thaqif zu unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen sind und sie haben ihm gesagt, wir werden Muslime werden, aber wir werden nicht beten und kein Sadaqa geben und kein Dschihad führen. Subhanallah. Drei. Wir werden Muslim werden und die Leute von Thaqif, die kamen später, ja, das war nicht am Anfang an. Komm später nach Fetih Mekka, nach Befreiung von Mekka. Da kamen sie und haben gesagt, wir beten nicht. Und wir geben keine Almosen und wir machen keinen Dschihad. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Islam ist Dien, kein Problem. Ihr könnt Muslime werden. Wenn derjenige, der nicht betet, kein Muslim wäre, dann hätte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das nicht akzeptiert. Dazu, barakallahu fikum, das Hadith von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und zwar, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, 5 Salawaten katabahunna Allahu ala al-ibad. Also 5 Gebete hat Allah subhanahu wa ta'ala seinen Dienern zur Pflicht gemacht. Wer diese 5 Gebete verrichtet, kommt mit Licht am letzten Tag und Allah subhanahu wa ta'ala verspricht, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Person verzeiht und ins Paradies bringt. Wer diese aber Gebete nicht verrichtet hat, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala entscheiden, ob Allah ihn bestraft, oder ob Allah subhanahu wa ta'ala ihn verzeiht. Und wad'u shay'i taht al-mashi'a, das ist das etwas unter dem Wille, barakallahu fikum, von Allah subhanahu wa ta'ala getan wird, das heißt, derjenige ist noch Muslim, weil die Kuffar, die werden niemals, barakallahu fikum, von Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht werden. Dazu, barakallahu fikum, nur schnelle Aussage von Ibn al-Qayyim. Da sagt man, ja, Ibn al-Qayyim ist nicht der Prophet, subhanallah, Ibn al-Qayyim ist nicht der Prophet. Aber bei anderen Sachen immer Ibn al-Qayyim und Ibn Taymiyyah, aber bei diesen Sachen nein. Ibn al-Qayyim sagt, und al-Hukm bighayri ma anzal Allah, dass man nicht mit dem Gesetz Allah regiert. وَتَرْكُ الصَّلَاةِ und dass man das Gebet verlässt. Das ist von Al-Kufr, Al-Amali, قَطْعًا. Ja, Salam, das Wort قَطْعًا ist sehr schön, gefällt mir. قَطْعًا verstehen manche Leute nicht. Das bedeutet zweifellos. Zweifellos. Mit Sicherheit. Mit Gewissheit. Das ist von dem kleinen Kufr, nicht von dem Großen, dass man das Gebet verlässt und dass man nicht mit Gesetz Allah regiert. Natürlich, es gibt in diesem Zusammenhang Erklärung, nicht, dass man falsch, definitiv, Jazakallah khairan, definitiv, Hat'an ist definitiv, das ist besser als meine Übersetzung vielleicht, aber auch mit Gewissheit ist das, Qat'an ist mit Gewissheit hier auch. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, das ist eine Aussage, und deshalb, wenn diese, Jazakallah khairan, Barakallahu fikum, wenn diese Kinder jetzt oder eine Person zum Beispiel nicht betet, dann versuchen wir, Barakallahu fikum, mit ihm über das Gebet zu sprechen, versuchen wir ihn zum Gebet zu rufen, und nicht, Barakallahu fikum, versuchen wir ihn nur vom Islam auszuschließen. Das ist nicht unsere Aufgabe, die Leute vom Islam auszuschließen. Das ist die Aufgabe von einem Richter und von großen Gelehrten und nicht von jeder, der hier Schokolade in Deutschland isst und der trinkt Milch 3,5 Fett. Aber manchmal trinken sie auch 1,5 Fett arm. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Bitte schön. Eine kleine Bitte. Hört man mich erstmal? Hört man mich? Eine kleine Bitte an jeden, der Fragen schickt. Und zwar wäre es inshallah gut, wenn ihr die Fragen so leicht wie möglich schreibt. Also am besten auch immer mit den deutschen Begriffen, dass wenn Geschwister in den Raum kommen, die neu sind oder nicht so viel Wissen haben wie ihr, dass sie auch leicht diese Fragen verstehen. Und dass wir nicht, wenn wir die Fragen vorlesen müssen, dass wir uns erstmal überlegen müssen, was wir für einen Begriff dafür benutzen wollen, dann inshallah. Die nächste Frage lautet: Ein Bruder sagte mir, dass man auch beim Propheten sallallahu alaihi wasallam schwören darf, und er meinte, dass dies eine anerkannte Meinung wäre bei den Hanabila. Stimmt dies, und sollte man dies oder sollte man dies nicht tun? Nochmal die Frage: Mein Bruder sagte mir, dass man auch beim Propheten sallallahu alaihi wasallam schwören darf. Und er meinte, dass dies eine anerkannte Meinung wäre bei den Hanabila, also bei der hanbalitischen Rechtsschule. Stimmt dies oder sollte man dies nicht tun? Alhamdulillah Rabbil Alameen, Barakallahu fikum. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Man halafa bi ghayri Allahi faqad ashrak. Und in einer anderen Überlieferung: Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Das bedeutet, wer bei etwas anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala schwört, dann hat er Schirk begangen. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: La tahlifu bi abaikum wala tahlifu bil Ka'bah. Das bedeutet: Schwört nicht bei euren Vätern und schwört nicht bei al-Ka'bah. Und deshalb, barakallahu fikum, wenn man schwört, dann schwört man bei Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt, ich bin Barakallahu fikum nicht genau wegen Name von Sahabi, obwohl der Name von Sahabi, wenn man etwas sagt, ist nicht, das bedeutet, es ist in Ordnung, dass man auch den Namen nicht sagt, weil alle Sahaba Udul sind, das bedeutet, alle Sahabi sind vertrauenswürdig, aber auf jeden Fall, Barakallahu fikum, Ibn Mas'ud, denke ich, oder Ibn Umar war das, der hat gesagt, dass ich bei Allah schwöre, und ich lüge dabei, ist besser für mich, dass ich bei etwas anderem außer Allah subhanahu wa ta'ala schwöre und ich sage die Wahrheit. Das ist eine sehr schöne Aussage von einem Sahabi. Der Sahabi wird nicht lügen, mit Sicherheit. Aber der sagt, lieber schwören bei Allah mit Lüge, als schwören bei einem anderen und mit der Wahrheit. Was meint er damit, Barakallahu fikum? Weil schwören bei Allah mit Lüge, das ist eine Sünde. Aber schwören bei etwas anderem außer Allah, das ist Schirk. Und deshalb, Sünde ist besser als Schirk. Das bedeutet, beide, natürlich, Entschuldigung, nicht, dass man sagt besser. Sünde und Schirk sind beide schlimm. Aber Schirk ist schlimmer als eine normale, eine Sünde. Ja? Und das ist das beweist hier. Gibt es ja manche, die Fehler gemacht haben, das stimmt. Es gibt manche, die Fehler gemacht haben in diesem Zusammenhang. Aber, Barakallahu fikum, wir können nicht jeden, wenn ein Gelehrter einen Fehler gemacht hat und er hat gegen den Beweisen etwas gesagt hat, wir können das nicht bestätigen. Sie finden das nicht bestätigen, Barakallahu Fikum. Die Sache ist klar, die Sache ist klar, Barakallahu Fikum, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verboten hat. Die Sache ist klar, Barakallahu Fikum, dass, dass wir nur bei Allah subhanahu wa ta'ala schwören können, bei Allah, bei seinem Barakallahu Fikum Namen, bei seinen Attributen subhanahu wa ta'ala und nicht bei etwas anderem aus Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt gibt es Leute, die sagen, bei Sheikh, bei Grab, bei Kaaba, beim Propheten, es gibt. Aber sind diese Leute, was macht man mit diesen Leuten? Man soll diese Leute aufklären, Barakallahu Fikum. Und man soll diesen Leuten erklären, dass das falsch ist, was sie machen, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, man halafe bi ghayrillahi faqad ashrak. Wer bei etwas anderem außer Allah subhanahu wa ta'ala schwört, dann hat er Schirk begangen. Wala hawla wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Und subhanallah, ich meine, wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum, wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala haben, denn warum sollen wir bei anderen schwören? Ich meine, denken diese Leute nicht? Subhanallah. Ja, bitteschön. So. Und freuen würden wir uns auch, inshallah, wenn die Geschwister auch die Kommentare einstellen im Raum. Die nächste Frage lautet, nach dieser Dua, Subhanaka Allahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Nach dieser Dua die Sura al-Asr in Verbindung mit dieser Dua extra zu sagen, ist das Bid'a? Also, nach dieser Dua, die man sagt, die Sura al-Asr zu rezitieren, ist dies eine Neuerung oder nicht? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Barakallahu fikum, diesbezüglich übrigens, ich meine, es gibt nur eine eine Überlieferung, und das ist bei Silsila Sahiha von Sheikh al-Albani, dass die Sahaba, radwallahu alayhim, als sie sich getroffen haben, nachdem sie sich verabschiedet haben voneinander, haben sie Surat al-Asr gelesen. Und jetzt ist das jetzt, dass man in jedem, heißt das, dass man in jedem Sitzung oder in jeder Sitzung am Ende Surat al-Asr liest, oder heißt das nicht? Was wir wissen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sitzungen mit seinem Gefährten gehabt hat. Aber er hat nicht jedes Mal Surat al-Asr gelesen. Er hat das nicht gemacht. Und deshalb, barakallahu fikum, richtig ist, dass man nur dieses Bittgebet sagt. Aber wenn man Surat al-Asr zum Beispiel liest, ohne dass man meint, das wäre Sunnah. Einmal zum Beispiel, man liest Surat al-Asr, einmal liest man Qul huwallahu ahad am Ende, einmal liest man, es ist kein Problem, es ist erlaubt. Aber das hängt von der Nia ab. Das heißt, was ist deine Nia, wenn du Surat al-Asr am Ende der Sitzung liest? Ist deine Nia, dass das von der Sunna ist und dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer sowas gemacht hat? Oder ist deine, barakallahu fikum, ist deine Nia dabei, dass du etwas vom Koran liest? Wenn das einmal nur so vom Koran lesen ist und nicht immer diese Sura oder eine andere Sura, kein Problem. Aber wenn du meinst, dass dies die Sunna ist und dass der Prophet das gemacht hat, dann braucht man einen klaren Beleg. Es gibt nur diese Aussage, wenn sie sich getroffen haben, dann haben sie Al-Asr am Ende, Barakallahu fikum, gelesen. Aber das war nicht, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei jedem Unterricht oder jedem Treffen das gemacht hat. Wallahu ta'ala ala. Die nächste Frage. Einige Leute behaupten im Moment, also zu dieser Jahreszeit, dass die Zeit des Isha-Gebets nicht eintrifft. Stimmt dies? Wenn ja, was muss man dann machen? Also gemeint wird, dass die Zeit für das Isha-Gebet eben nicht eintrifft, dass dies einige Leute sagen, und wie man sich jetzt verhalten soll. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. الذي ذاخر الشو بيوريتم الشفق الأحمر ليست نشت in diese Zeit. Das bedeutet, das bleibt bis Fajr. Diese Rötung im Himmel. Wenn die Sonne untergeht, beim Sonnenuntergang, dann kommt es eine Rötung im Himmel. Und diese Rötung normalerweise nach ungefähr anderthalb Stunden ist weg. Ja, aber im Sommer hier, Barakallahu fikum, diese Rötung bleibt bis Fajr. Das wird bis Frühgebet auch bleibt diese Rötung. Und deshalb sagen die Leute in diesem Zusammenhang, okay, das heißt, wann werden wir Isha beten? Weil die Rötung, normalerweise, das Gebet von Isha, das fängt an bei Rötung, Schwund und endet Mitte, in der Mitte, Barakallahu fikum, zur islamischen Mitternacht. Fängt an bei Rötung nach dem Sonnenuntergang jetzt. Dann kommt es diese Rötung, dann löscht diese Rötung, es wendet diese Rötung, dann fängt Isha an. Das fängt Isha an. Und Isha-Gebet endet mit islamischer Mitternacht. Die sagen aber, die Rötung endet nicht. Was, oder wird schwindet nicht. Wie rechnet man das? Barakallahu fikum, es gibt eine Überlieferung, Ibn Hajar hat das gesagt, und zwar, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam das Isha-Gebet gemacht hat, als die sozusagen Sawaran. Sawaran ist, das bedeutet, dass die Rötung klar war. Als diese Rötung weniger geworden ist, es wird nicht so klar geworden ist, hat er gebetet. Und die haben die Gelehrten gerechnet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu drei gebetet hat, das wird Isha gebetet hat, da haben die Gelehrten, diese drei, die sind Zeit und das sind ungefähr anderthalb Stunden. Und deshalb man kann nach Maghrib-Gebet, wenn die Sonne untergeht, anderthalb Stunden nehmen und nach anderthalb Stunden kann man Isha-Gebet schon verrichten. Weil wir hier unbedingt, Barakallahu fikum, ein Mittelweg finden müssen, weil die Rötung wirklich nicht schwindet oder weil die Rötung nicht verschwindet. Wallahu ta'ala ala wa alim. Wie rechnet man islamische Mitternacht? Man rechnet islamische Mitternacht Sonnenuntergang, Zeit. Bis Barakallahu fikum Morgendämmerung durch zwei. Also du nimmst diese Zeit, diese Stunden durch zwei und du addierst das zur Zeit von Maghrib. Und so weißt du genau, wann die islamische Mitternacht ist. Wallahu ta'ala ala wa alim. Das ist, ich gebe Beispiel, 18 Uhr ist Sonnenuntergang und 6 Uhr früh und 6 Uhr früh ist Morgendämmerung. Das wird Fajr-Gebet tritt ein. Die sind 12 Stunden, durch 2, 6. Plus 18, das wird 12 Uhr, das wird 24 Uhr, ist islamische Mitternacht. Wallahu ta'ala ala. Bitte schön. So, die nächste Frage lautet: Stimmt die Aussage von Sheikh Al-Albani, rahimahullah, dass er gesagt hat, den Bart länger als die Faust wachsen zu lassen, sei eine Neuerung. Nochmal die Frage. Stimmt die Aussage von Sheikh Al-Albani, rahimahullah, dass er gesagt hat, den Bart länger als die Faust wachsen zu lassen, sei eine Neuerung? Ja. Das stimmt. Sheikh hat einen Ijtihad, das wird, er hat sich bemüht. Und wenn man hört, ich meine, wie er, sage ich jetzt, argumentiert, rahimahullah ta'ala, er sagt, dass es Pflicht ist, dass es Pflicht ist, dass der Bart Faustlänge sein muss. Das ist sein Ijtihad, seine Meinung. Und er sagt, dass das länger wird, das ist nicht von der Sunna. Und das ist seine Aussage. Aber es gibt natürlich andere Gelehrten, die sagen was anderes. Die sagen, man soll Bart wachsen lassen. Und andere sagen, das ist Sunna. Das ist Sunna. Das ist die Sunna, dass man ein Faustlänge hat. Auf jeden Fall, die sind verschiedene Aussagen von Gelehrten. Und da muss man nach Beweisen hier suchen. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Bitte schön. So, die nächste Frage lautet: Zu wem kommt das Kind bei einer Scheidung? Das Kind ist 18 Jahre alt. Zu wem kommt das Kind bei einer Scheidung? Das Kind ist 18 Jahre alt. الحمد لله، بارك الله فيكم. Ich meine, 18 Jahre alt ist weder islamisch noch deutsch gesetzlich ein Kind. Das ist eine erwachsene Person, die kann für sich selber entscheiden. Das ist klar, بارك الله فيكم. Ich meine, 18-Jähriger kann für sich selber entscheiden, wenn er zum Vater gehen will oder zur Mutter. Das ist eine barakallahu fikum, voll erwachsene Person, die kann für sich selber entscheiden. Wallahu ta'ala ala ala. Bitte schön. Die nächste Frage: Ist es eine Neuerung, die Hände nach dem Rukur wieder zusammenzufalten? Wie sind die Beweise und wie ist die Widerlegung? Also die Hände auf die Brust nach der Verbeugung oder nicht? Allahumma barak, ich denke, barakallahu fikum. Und ich meine, heute stellt man diese Fragen, die so umstritten sind. Und die verschiedenen Aussagen, die Sheikh Al-Albani vertreten hat und andere Sheikh in dieser Zeit vertreten hat. Aber ich weiß nicht, ob der Bruder oder die Schwester, die diese Frage stellen, meinen, dass ich jetzt diese Problematik lösen werde. Das bedeutet, Subhanallah. Wenn Sheikh Ibn Baz und Sheikh Al-Albani und Ibn Husaynin und große Gelehrten in dieser Zeit solche Themen nicht gelöst haben. Aber wie wird das, barakallahu fikum, sein, für mich persönlich? Versteht ihr? Ja, ich verstehe schon, aber ich sage nur als Erklärung. Nicht, dass man denkt, barakallahu fikum, was ich sage jetzt, dass ich jetzt von meinem Kopf spreche. Ich nehme wie du von den großen Gelehrten und ich versuche, barakallahu fikum, nach Beweisen die Sache zu machen. Und was ich euch in diesem Zusammenhang sagen kann, barakallahu fikum, es gibt nur eine Überlieferung von Wa'il ibn Hajar. Der hat gesagt, ich habe den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Gebet im Stehen gesehen. Er hat seine rechte Hand auf seine linke getan, auf Brust. Das bedeutet, er hat seine rechte auf linke auf Brust getan. Das ist erste im Stehen. Und zweitens, barakallahu fikum, dass Imam Ahmed gefragt worden ist, was sagst du zu einer Person, die nach dem Ruku', nach dem Verbeugen, seine rechte auf der linke tut? Er hat gesagt, Arju alla yakuna bihi ba's. Das bedeutet, ich hoffe, das ist kein Problem ist. Ich hoffe, dass dies kein Problem macht. Oder kein schlechtes macht. La ba'sa bihi. So hat er gesagt. Kann man daraus verstehen, dass dies Sunna ist? Barakallahu fikum, wir haben eine Sache, das heißt, die Nation hat normalerweise das Gebet gemacht. Und wir haben niemals, außer in der letzten Zeit, gehört, dass man sowas macht. Dazu, Barakallahu fikum, dass man sich vom Ruku' zurecht stellt. Das heißt nicht Qiyam. Das heißt vom Ruku' zurecht stehen. Oder aufrecht stehen. Das heißt vom Ruku' vom Verbeugen aufrecht zu stehen. Und das Hadith von Wa'al ibn Hajar, dass man das verallgemein, dass man ist unbeschränkt für das Gebet. Dass man, barakallahu fikum, unbeschränkt im Gebet macht, da soll man, barakallahu fikum, sagen auch, dass man auch vor dem Gebet, bevor man die Hände hebt, da soll man auch die Hände auf Brust haben und da soll man die Hände nicht heben. Oder da sollte man dann jede Sache im Gebet unbeschränkt machen. Und dafür sage ich, wallahu ta'ala, ala wa alam, die Sunna ist, barakallahu fikum, dass man nach dem Rukur, dass man die Hände fallen lässt und nicht auf recht auf links macht. Allah Ta'ala ala wa alam. Aber auf jeden Fall, nochmal gesagt, Barakallahu fikum, die sind unterschiedliche Aussagen von Gelehrten, obwohl, ich meine, Sheikh Al-Albani zum Beispiel, der hat gesagt, das ist eine najditische Bid'a, und er meinte jetzt, dass das dies eine Art Erneuerung wäre. Aber als er hinter Sheikh Ibn Baz gebetet hat, dann hat Sheikh Al-Albani selber, rahimahullah ta'ala, nach dem Ruku' sein Recht auf links getan. Da hat man ihn gefragt, oh Sheikh, du sagst, das wäre Bid'ah und du machst das? Der hat gesagt, ja, weil Sheikh Ibn Baz ein Sheikh ist, der Mujtahid ist. Der Mujtahid ist, das bedeutet, dass Barakallahu fikum, er bemüht sich, Urteile abzuleiten von den Beweisen in der Religion, und der ist Imam, und der Imam soll gefolgt werden im Gebet. Deshalb hat der Sheikh das gemacht. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, die sind unterschiedliche Aussagen. Wir dürfen aber, wir dürfen, Jazakumullah khairan, dürfen uns keine Gruppierungen daraus machen, und wir dürfen uns nicht, oder wir dürfen nicht gegeneinander werben in solchen Themen. Wir dürfen nicht gegeneinander werben in solchen Themen. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Da denkt man, entweder meine Meinung, und Ibn Uthaymin gesagt, jeder kann die Leute vom Islam ausschließen. Wallahi haben das nicht gesagt. Hat Sheikh Ibn Uthaymin und Sheikh Ibn Baz, haben sie gesagt, dass jeder, der ein Buch oder zwei Bücher gelesen hat, oder einer, der seit zwei, drei Monaten Muslim geworden ist, die Leute vom Islam ausschließt? Wallah, haben davor gewarnt. Aber komisch ist, dass manche Leute, liebe Brüder und Schwestern, Sheikh Ibn Uthaymin und Sheikh Ibn Baz beschimpfen und die sagen, die sind Ulama al-Tawarit. Und dann kommt man und sagt, die sagen das und das. Subhanallah. Aber wir sagen nur, Allah subhanahu wa ta'ala sieht und weiß, wer mit Beweis spricht und wer nicht. Und diejenigen, die sich schützen wollen, die wissen, unsere Aufgabe ist, die Leute, die nicht beten, zum Gebet zu rufen. Unsere Aufgabe ist nicht, dass wir diese Leute vom Islam ausschließen. Das ist die Sache. Aber wir reden und reden, oh, das geht von ein Ohr, so, das geht. Damit, barakallahu fikum, ich nicht verantwortlich gemacht werde für das, was manche, barakallahu fikum, erzählen. Ich bin, barakallahu fikum, nicht verantwortlich für die Aussagen von den anderen. Ich bin verantwortlich für das, was ich sage. Aber wenn jemand hier im Raum ist und er hat eine andere Meinung, das ist seine Meinung, nicht meine Meinung. Und das ist seine Aussage, nicht meine Aussage. Deshalb aufpassen in diesem Zusammenhang, Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Was bedeutet Istiwa? Istiwa, barakallahu fikum, al-Imam Malik sagt, al-Istiwa wa ma'lum wa al-kayf wa majhul aw ghayru ma'qul wa al-iman bihi wajib wa al-su'al anhu bid'ah. Das bedeutet, die Bedeutung von Istiwa ist bekannt und die Art und Weise, das wird das Wie, ist nicht bekannt oder für uns nicht zu begreifen. Weil Iman wie wajib, das bedeutet an Istiwa glauben, das ist Pflicht. Und Barakallahu fikum. Und es war eine Bid'a, das wird, dass man fragt, wie hat Allah Stiwa gemacht? Das ist Neuerung. Deshalb soll man aufpassen in diesem Zusammenhang. Also wir fragen nicht nach wie. Istiwa in der arabischen Sprache bedeutet Barakallahu fikum, das hat vier Bedeutungen. Und drei sind klar. Das bedeutet Ala, Irtafa'a und das ist von der Höhe. Das bedeutet aufsteigen, empor erhoben, aufsteigen, empor erhoben und Barakallahu fikum, das ist in die Höhe. Das ist die Bedeutung von Istiwa. Niederlassen auch ist eine Bedeutung. Niederlassen ist auch, ich meine, eine Bedeutung im Arabischen, aber auf keinen Fall heißt Istiwa einnehmen. Das bedeutet, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, wie in Surah Taha, Ayah 5, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, heißt niemals, Allah hat den Thron eingenommen. Auf keinen Fall. Wir kennen in der arabischen Sprache diese Bedeutung nicht. Barakallahu fikum. Wir kennen diese Bedeutung in der arabischen Sprache nicht, dass man sagt, Istawa bedeutet Istawla. Das wird die sagen, Istawa bedeutet einnehmen. Das ist ein großer Fehler. Das ist ein Gedicht von einem Christen, der hieß Al-Akhtal Al-Saghir. Und er hat gesagt, Istawa Bishrun ala al-Iraq bi ghayri sayfin wala damin mihraq. Das wird Bishr, das war ein Emir, das war ein Fürst. Bishr hat Irak, den Irak eingenommen, ohne Schwert und ohne fließendes Blut. Und manche Leute haben sein Wort hier genommen und die haben das so gesagt, ja, es gibt im Arabischen sowas. Aber das stimmt nicht, es gibt nicht im Arabischen, das Istawa einnehmen bedeutet. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Deshalb Istiwa, das wird, was bedeutet Ar-Rahman wa Ar-Rahim, das wird Allah subhanahu wa ta'ala hat sich über sein Thron empor erhoben, subhanahu wa ta'ala, oder aufsteigen. Das wird aufsteigen. Allah subhanahu wa ta'ala ist über seinem Thron. Das ist Konsens der, barakallahu fikum, der Sunna Gelehrten. Und ich sage absichtlich der Sunna Gelehrten. Das wird die Gelehrten, die die Sunna folgen, sind im Konsens, dass Allah subhanahu wa ta'ala über dem Himmel, über dem Thron ist, subhanahu wa ta'ala. Und es gibt dafür Tausenden von Beweisen. Und man kann das nur anhand, barakallahu fikum, ein Hadith, das ist in Sahih Muslim, der Prophet, sondern Ayat vom Koran. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, يخافون ربهم من فوقهم. Sie fürchten Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ist über ihnen. Oder über sie jetzt. Über ihnen, über sie. Ja. Dass sie Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Allah subhanahu wa ta'ala ist über ihnen. يخافون ربهم من فوقهم. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, آمين تم من في السماء يخشى بكم الأرض. Darauf seid ihr sicher von demjenigen, der über den Himmel ist, dass er die Erde mit euch einsinken lässt. Oder dass er euch einen Sturm schickt, das euch vernichtet, über dem Himmel. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat eine Sklavin gefragt, wo ist Allah? Der hat gesagt, über dem Himmel. Der hat gesagt, wer bin ich? Dann hat sie ihm gesagt, du bist der Prophet Gottes. Der hat gesagt, lass sie frei, sie ist gläubig. Und wenn man sagt, Allah ist über dem Himmel, das heißt nicht, dass man Allah einen Ort zugeschrieben hat, Leute. Das heißt nicht, dass man Allah ein Ort zugeschrieben hat. Passt auf, Allah hat die Schöpfung erschaffen. Das bedeutet, wir haben zwei, die existieren. Allah existiert und die Schöpfung existiert. Allah existiert und die Schöpfung existiert. Allah hat den Ort erschaffen und die Schöpfung hat Ort. Das bedeutet, hat Vakuum. Deshalb sagen wir jetzt, ist Allah mit der Schöpfung verbunden, also es gibt Verbindung, Allah ist Wesen, Allah subhanahu wa ta'ala hat Wesen. Ist Allah mit der Schöpfung verbunden? Nein. Allah ist getrennt von seiner Schöpfung, mit Sicherheit. Weil Allah subhanahu wa ta'ala nicht, der hat nicht die Schöpfung in sich selber erschaffen. Der hat das außerhalb. Und die Frage ist jetzt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala getrennt von der Schöpfung ist, es gibt manche, die sagen euch, nicht außerhalb und nicht innerhalb. Pass auf, ha? Nicht rechts, nicht links, nicht oben, nicht unten. Barakallahu fikum, diese Leute beschreiben das Nichts. Beschreiben Wallah das Nichts. Weil was ist das Nichts? Erkläre mir, was das Nichts. Du sagst, das ist nicht da und nicht da. Das ist nicht rechts und nicht links. Nicht oben, nicht unten. Nicht hier und nicht hier. Nicht außerhalb und nicht innerhalb. Wal-iyadu billah. Deshalb, barakallahu fikum, Allah hat die Schöpfung getrennt von sich selber erschaffen. Und die Frage bleibt, ist Allah über diese Schöpfung oder unter? Mit Sicherheit wird man sagen, Allah ist über die Schöpfung. Und es gibt Allahumma anta al-zahiru laysa fawqaka shay. Das heißt, oh Allah subhanahu wa ta'ala, du bist al-zahir, über dir ist nichts. Das heißt, es gibt nichts über Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ist überall. وليس دونك شيء دونك بدوتة نيش أنت دي سنة دس بدوتة نيا نيا es gibt nicht näher Riss als Allah aber näher diese Nahe ist auch eine Eigenschaft Allah سبحانه وتعالى das ist الاستواء والله تعالى أعلى وأعلم und da muss man aufpassen von diesen Sekten بارك الله فيكم nicht dass jemand sagt ja die Gelehrten haben gesagt und sowas aufpassen بارك الله فيكم Jeder, der Fitra im Herzen hat, der weiß genau, dass Allah über uns ist. Und fragt diese Leute, warum, wenn ihr Bittgebet macht, dann sagt sie, oh Allah. Und warum, wenn ihr zeigt, dann zeigt ihr nach oben. Die sagen, Allah sieht und weiß. Warum zeigt man nach oben? Da sagen sie, ja, weil das Bittgebet ist. Das stimmt nicht. Weil wir alle wissen, dass Allah über uns ist. Sagen sie, ja, das ist die Glaube von Juden, von Christen. Ja, okay, wenn die Juden, die Christen glauben, dass Allah über dem Himmel ist, dann haben sie recht. Aber wenn man nicht so glaubt, da hat man nicht recht. Da sagen sie, ja, schau mal, die glauben wie die Juden, Christen, subhanallah. Wenn die Juden, die Christen sagen, du musst die Wahrheit sagen und du darfst nicht lügen, haben sie recht oder nicht? Heißt das, wenn du die Wahrheit sagst und wenn du nicht lügst, glaubst du die Glauben von Juden und Christen? Allah, ich meine, schaut mal, wie diese Leute argumentieren, die haben keine Ahnung. La hawla wa la quwwata illa billah. طيب, das war vielleicht die letzte Frage, oder hast du was noch? Hast du was noch, oder war das letzte? Was? Wie viel? Das ist jetzt zu spät geworden, subhanallah. Ja, schnell, barakallahu fik. Nur die zwei und dann machen wir zu Ende. Jazakumullah khairan. Und morgen, inshallah, treffen wir uns ab, oder heute, ab 22 Uhr, inshallah. Heute treffen wir uns ab 22 Uhr, bi'idhni ta'ala, zum Unterricht. Bitte schön. Nein. Fajr bei dir ist es jetzt, aber bei mir ist 4 Uhr 15. Bitte schön. Die zwei Fragen schnell, beide zusammen. Darf man nach dem Gebet seine Hände beim Bittgebet hochheben oder nicht? Ist dies eine Neuerung oder hat es der Prophet auch getan? Also die Hände nach dem Gebet heben. Dann darf eine Frau von Männern was vorlesen. Darf eine Frau von Männern etwas vorlesen? Und darf eine Frau einen Mann länger ansehen oder gilt dort dasselbe Gesetz? Als würde ein Mann eine Frau ansehen. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Erstmal, Barakallahu Fikum, die erste Frage, ob man die Hände nach jedem Gebet heben kann und Bittgebet machen. Es gibt natürlich Überlieferungen diesbezüglich, aber die sind schwach und sehr schwach. Es gibt Überlieferungen, die sind schwach und sehr schwach, dass man nach dem Gebet die Hände hebt, nach Pflichtgebeten, dass man die Hände hebt. Deshalb, barakallahu fikum, dies ist nicht von der Sunna, dass man nach jedem Gebet die Hände hebt und Bittgebet macht, sondern von der Sunna ist, dass man die Erwähnungen nach dem Gebet macht und dass man nicht die Hände hebt. Aber wenn man Sunna-Gebet, freiwilliges Gebet gebetet hat und danach will man Bittgebet machen, das wird Dua machen, kann man die Hände heben, kein Problem. Aber nach dem Pflichtgebeten, es gibt keine Beweise dafür, außer diese schwach Überlieferungen, barakallahu fikum, und sehr schwache Überlieferungen. Erstens. Zweitens, kann eine Frau einen Mann lange anschauen, und ansehen. Barakallahu fikum, es gibt eine Regel bei uns in der Religion, und zwar, dass wir natürlich unsere Blicke senken sollen und müssen, Barakallahu fikum, und dass wir unsere Keuschheit schützen für Männer und Frauen. Und das ist das Gleiche für Männer und Frauen, Wallahu ta'ala ala alam. Zweitens, die Sache mit dem Vorlesen. Ich meine, wenn eine Frau vorliest, etwas vorliest und die macht ihre Stimme schön und sowas, könnte es heißen, dass es zu Fitna führt, dass es zur Versuchung führt. Deshalb soll man eher anders sein, Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَطْمَا الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٍ. Das bedeutet, macht eure Stimme nicht fein, dass derjenige, der im Herzen, dass derjenige, der im Herzen krank ist, dass er auf bestimmte Gedanken kommt. Und weil die Stimme von einer Frau ist Fitna, Versuchung und nicht Aura. Die Frau kann reden, kann alles, Barakallahu fikum. Wir sagen nicht zum Beispiel, wie bei den Christen, die Frau darf in der Kirche nicht reden. Das steht in Korinthers 1. Brief 14. Wir sagen sowas nicht. Aber wir sagen, die Frau kann reden, ist kein Problem. Aber die soll, Barakallahu fikum, ihre Stimme nicht fein machen. Und dass sie jetzt vor den Männern redet, was ist der Sinn dieser Sache und warum soll sie das machen? Das ist, Barakallahu fikum, die Frage, die wichtig ist, und wir wissen, dass es gibt jetzt keine Notwendigkeit dafür, oder es gibt, Barakallahu fikum, keine unbedingten Sache dafür, Barakallahu fikum. Natürlich, Barakallahu fikum, jetzt er sagt, ja, wenn ein Mann, ein Sheikh zum Beispiel, Unterricht macht per Video und sowas, sollen die Frauen ihn sehen und sowas, ist das nicht haram und sowas. Barakallahu fikum, das hängt davon ab, ich meine, wie guckt die Frau eine Person, oder wie guckt ein Mann eine Frau? Das ist die Sache, was hast du von Absicht, was hast du im Herzen? Ja? Zum Beispiel ist eine Frau Ärztin. Und die ist im Notfall. Und da kommt ein Mann und die guckt sein, zum Beispiel, der hat im Gesicht zum Beispiel eine Wunde. Und die muss ihn behandeln. Ja, da guckt sie die Wunde, aber da guckt sie nicht, weil sie zum Beispiel was hat im Herzen und so weiter. Und das ist das Gleiche, wenn du zum Beispiel jetzt ein Video siehst mit einem Vortrag oder sowas. Das wird deine Nähe. Wenn du merkst, dass du zum Beispiel bestimmte Gefühle bekommst oder so weiter, dann guck nicht. والله تعالى أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين صلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن شاء الله heute بارك الله فيكم أبن treffen wir uns 22 Uhr zum Unterricht. Ich mache 22 Uhr Unterricht bis ungefähr 22 Uhr 45, dann بارك الله فيكم بيتي عشاء, und dann machen wir weiter mit Fragen إن شاء الله. بارك الله فيكم, جزاكم الله خيرا, und بارك الله فيكم. نقول الله سبحانه وتعالى تمنيهم فن ايش عني من wenn ich was Gutes gesagt habe von Allah subhanahu wa ta'ala, und wenn ich was Schlechtes gesagt habe, dann von mir und von Shaitan. Ich werde nur eine Bemerkung, Barakallahu fikum, machen, bevor wir zu Ende kommen. Und zwar, wenn ich hier in diesem Unterricht rede, dann rede ich allgemein. Ich meine keine extra Person oder sowas, außer dass ich das klar sage. Da, zum Beispiel, wenn ich über Ahbash spreche oder über die Shia zum Beispiel spreche oder über eine Person zum Beispiel spreche, dann Barakallahu fikum, sage ich. Aber wenn ich allgemein spreche, dann soll der Teufel nicht zu bestimmten Leuten kommen und der flüstert ein und der sagt, ja, der meint euch oder der meint diese Person oder der meint diese andere Person. Nein, nein. Ich rede allgemein. Und ich hoffe, dass man das versteht. Weil manche Leute, subhanallah, die sind so für Fitna vorbereitet. Wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Und ich hoffe, dass man es verstanden hat, was ich hier sage. Wenn ich allgemein spreche, dann bleibt das allgemein. Und wenn ich, Barakallahu fikum, speziell über jemanden sprechen will oder was sagen will, dann sage ich, ich meine den oder ich meine den anderen. Deshalb aufpassen.